Ausländische Medien berichteten vom 15. bis zum 19. Mai über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Internet-Homepages des Nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitung, brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Baumschule Nummer 122 der Koreanischen Volksarmee besichtigt hatte. Das nigerianische Nationale Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitee und die tschechisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft Baekdusan veröffentlichten auf ihren Internet-Homepages die Nachrichten darüber, dass sich Kim Jong-un zusammen mit den Teilnehmern des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas zum Andenken fotografieren lassen und die Ausstellung der Maschinen und Anlagen als Loyalitätsgeschenke der koreanischen Arbeiter, Wissenschaftler und Techniker für den 7. Parteitag der Mütterlichen Partei besucht hatte. In den Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un.